Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Konfrontiert man die Kernaussagen von Verschwörungsideologien mit der sozialen Realität, so mag aus empirischer und rationaler Sicht die Behauptung einer Konspiration lächerlich bis verrückt wirken. Eine auf die Erklärung der Attraktivität und Wirkung von Ideologien ausgerichteten analytischen Betrachtung kann es aber nicht genügen, derartige Auffassungen lediglich mit Fakten zu konfrontieren und sie damit zu widerlegen. Ob wir dem weißen Kaninchen gefolgt sind oder nicht, beantwortet sich bei einer Redaktion voll Tierhaarallergikern von selbst. Und ob wir die rote oder die blaue Pille geschluckt haben, na, ihr werdet hören. Zum Thema bemerkte Hannah Arendt zutreffend: Wenn mit anderen Worten eine so offensichtliche Fälschung wie die Protokolle der Weisen von Zion von so vielen geglaubt wird, dass sie die Bibel einer Massenbewegung werden kann, so handelt es sich darum zu erklären, wie dies möglich ist, aber nicht darum, zum 100. Male zu beweisen, was ohnehin alle Welt weiß, nämlich, dass man es mit einer Fälschung zu tun hat. Ein erster Schritt in Richtung der Benennung derartiger Ursachen kann die Aufschlüsselung der unterschiedlichen Funktionen solcher Vorstellungen sein. Dabei gilt es sich zu vergegenwärtigen, dass die Konspirationsauffassungen jeweils einem bestimmten Bedürfnis nachkommen und demnach ein spezifischer Nutzen besteht. Bei der Identitätsfunktion vermittelt die Vorstellung von einer Konspiration jeweils Zugehörigkeitsgefühle, und zwar nicht über die Benennung von positiven Identitätsmerkmalen, sondern über die Abgrenzung von den als böse Mächte geltenden feindlichen Gruppen und ihren angeblichen Werten. Diese Wirkung ergibt sich aus dem dualistischen Weltbild, das von einem Kampf der Guten und der Bösen ausgeht. Als Letztere gelten die angeblich konspirativ wirkenden Mächte, die von den Anhängern von Konspirationsauffassungen als Feindbilder diabolisiert und verdammt werden. Mit der Verschwörungsideologie kann man sich den guten Mächten zurechnen. Damit geht nicht nur eine formale Identitätszuordnung zu einer Gruppe, sondern auch eine inhaltliche zu den Guten einher. Als Beispiel aus den antifreimaurerisch ausgerichteten Verschwörungsideologien sei hier auf eine Ausgabe des Schulungsbriefs, dem zentralen Monatsblatt der NSDAP und DAF, verwiesen. Die Zeitschrift veröffentlichte im Juli 1939 eine Ausgabe mit dem Titel »Kampf der Freimaurerei«, worin sich eine Auflistung von weltanschaulichen Gegensätzen fand. Erstens: nationalsozialistische Rassenlehre und freimaurerisch-liberalistisches Toleranzideal. Zweitens: nationalsozialistische Volksgemeinschaft und freimaurerische Humanität. Drittens: nationalsozialistischer Volksstaat und westlich-liberaler Staatsbegriff der Freimaurerei. Und viertens: nationalsozialistischer Wehrgedanke und freimaurerischer Pazifismus. Die Ablehnung von jeweils Letzterem stärkte die Zugehörigkeit zu jeweils Ersterem. Durch die Erkenntnisfunktion erleichtern Verschwörungsideologien das Verständnis komplexer, historisch-politischer Entwicklungen, die ansonsten nur schwer erklärbar sind. Statt sich über die unterschiedlichen Ursachen eines besonderen Ereignisses wie einem Kriegsausbruch, einer Revolution oder einer Wirtschaftskrise komplexe Gedanken zu machen, ist es weitaus leichter, die Gründe für solche Entwicklung in konspirativen Handlungsweisen zu sehen. Als Beispiel sei hier ein Zitat des früheren NSDAP-Ideologen Alfred Rosenberg zu einer antisemitischen Fälschung angeführt. Zitat: Das Erscheinen der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion hat Millionen von Europäern die Schleier von den Augen gerissen. Millionen fanden in ihnen plötzlich die Deutung vieler sonst unerklärlicher Erscheinungen der Gegenwart, die in ihren wichtigsten Anzeichen plötzlich nicht mehr als Zufälligkeiten wirkten, sondern als Folgen einer früher geheimen, nunmehr aufgedeckten Zusammenarbeit der Führer scheinbar sich erbittert bekämpfender Klassen, Parteien, Völker. Zitat Ende. Auffassungen über angebliche Konspirationen als die eigentlichen Ursachen von abgelehnten politischen Entwicklungen können auch eine Manipulationsfunktion gegenüber der Öffentlichkeit bzw. dem Publikum haben. Dabei wird ein zentrales Feindbild geliefert, worauf sich alle ihm als negativ geltenden Vorkommnisse im Sinne einer Schuldzuweisung übertragen lassen. Ein derartiges Agieren beschrieb Adolf Hitler in Mein Kampf wie folgt: Es gehört zur Genialität eines großen Führers, selbst auseinanderliegende Gegner immer als nur zu einer Kategorie gehörend erscheinen zu lassen, weil die Erkenntnis verschiedener Feinde bei schlichten und unsicheren Charakteren nur zu leicht zum Anfang des Zweifels am eigenen Recht führt. Dabei muss eine Vielzahl von innerlich verschiedenen Gegnern immer zusammengefasst werden, sodass in der Einsicht der Masse der eigenen Anhänger der Kampf nur gegen einen Feind allein geführt wird. Eng im vorgenannten Kontext ist auch die Legitimationsfunktion von Verschwörungsideologien zur Rechtfertigung von Herrschafts-, Unterdrückungs- und Vernichtungsmaßnahmen zu sehen. Behauptungen von einer Verschwörung böser Mächte dienen dabei als ideologische Begründung zum politischen Vorgehen gegen deren Protagonisten und Sympathisanten. Deutlich zeigt sich dies anhand eines Ausschnitts aus der Reichstagsrede Adolf Hitlers vom 30. Januar 1939. Zitat: Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Zitat Ende. Mit der Formulierung internationales Finanzjudentum spielte Hitler auf die Vorstellung von einer jüdischen Verschwörung an. Gleichzeitig verband diese Aussage den Beginn eines Krieges mit der Ankündigung der für diesen Fall vorgesehenen Vernichtung. very small niche. Ich bin Spieledesigner und habe mich auf eine sehr kleine Nische spezialisiert. Ich entwickle und analysiere Spiele, die für das Spielen in der Realität konzipiert sind. Ich habe mit Alternate Reality Games, Live-Rollenspielen, Experience-Fiction, interaktivem Theater und sogenannten ernsthaften Spielen gearbeitet. Geschichten und Spiele, die auf einem Computer beginnen und in der realen Welt enden können. Fiktionen, die sich so real wie möglich anfühlen sollen. Spiele, die dem Spieler etwas beibringen. Puzzles, die um die Spieler herum zum Leben erwachen. Spiele, bei denen man, je tiefer man gräbt, immer mehr findet. Spiele mit Kaninchenlöchern, die ins Wunderland führen. Spiele, die sie durch den Spiegel locken. Als ich auf QAnon aufmerksam wurde, war mir sofort klar, was es war und was es bewirkte. Ich hatte es schon einmal gesehen, ich hatte es fast schon einmal selbst entwickelt. Es war der böse Zwilling eines Spiels, ein Spiel, das Menschen spielt. QAnon ist oft mit Alternate Reality Games und Live-Rollenspielen verglichen worden und das zu Recht. Es setzt viele derer Spielmechanismen und Belohnungen ein, es vermittelt ein spielerähnliches Gefühl, das für jeden offensichtlich ist, der schon einmal ein Alternate Reality Game, ein Online- oder ein Live-Rollenspiel gespielt hat. Die Ähnlichkeiten sind so frappierend, dass QAnon selbst oft als Live-Rollenspiel oder Alternate Reality Game bezeichnet wird. Allerdings unterscheidet sich dieses Ungetüm sehr stark von einem Spiel, und es sind diese Unterschiede, die Licht auf die Funktionsweise von QAnon werfen, und viele davon sind schwer zu erkennen, wenn man nicht in der Spieleentwicklung tätig ist. QAnon ist wie die Reflexion eines Spiels in einem Spiegel. Es sieht genauso aus wie ein Spiel, aber alles ist verkehrt herum. In einer der allerersten Experience-Fictions, die ich je entworfen habe, mussten die Spieler einen gruseligen Keller erkunden und dort nach Hinweisen suchen. Das Objekt, das sie suchten, war kaum versteckt und der Hinweis darauf war einfach zu finden. Es war wirklich kinderleicht. Ich hatte definitiv keine Schwierigkeiten in diesem Teil des Spiels erwartet, aber es gab ein Problem. Ich wusste es damals noch nicht, aber sein Name war Apophenie. Die Tendenz, eine Verbindung oder ein bedeutungsvolles Muster zwischen nicht verwandten oder zufälligen Dingen wahrzunehmen. In dem Keller, in dem die Teilnehmer begannen, nach dem versteckten Objekt zu suchen, lagen auf dem Boden Holzreste herum. Wie konnte das ein Problem sein? Es war ein Problem, weil drei Holzstücke die Form eines perfekten Pfeils bildeten, der direkt auf eine leere Wand zeigte. Es war verblüffend. Da musste doch ein Hinweis zu finden sein. Die Spieler blieben stehen und starrten auf die leere Wand, und sie wollten keinen Schritt weitergehen, bevor sie die Lösung gefunden hatten. Das ganze Spiel war entgleist. Dann wurde es noch schlimmer. Da es auf der leeren Wand offensichtlich keinen Hinweis gab, glaubte die Gruppe schließlich, dass der gesuchte Hinweis in der Wand sein musste. Und die verschiedenen Werkzeuge, die zufällig im Keller herumlagen, bestärkten die Spieler in dieser Annahme. Der Pfeil zeigte auf den Hinweis und mit den Werkzeugen würden sie an ihn herankommen. Offensichtlicher ging es nicht. Ich war entsetzt. Denn es passte alles so gut. Es war klarer und offensichtlicher als der Hinweis, den ich tatsächlich versteckt hatte. Ich konnte es selber sehen. Es war alles Zufall, aber ich musste zugeben, dass die Schlussfolgerungen der Teilnehmer alle völlig logisch waren. Glücklicherweise hatte ich einen groben Ersatzplan und setzte diesen um, bevor die wohlmeinenden Spieler anfingen, die Kellerwand einzureißen, um an einen Hinweis heranzukommen, den es dort gar nicht gab. Das waren alles ganz normale Leute und ihre Annahmen waren alle normal und logisch und völlig falsch. In den meisten Alternate Reality Games ähnlichen Spielen ist Apophenie die Plage für Designer und Spieler, was manchmal dazu führt, dass die Teilnehmer sich immer weiter von der eigentlichen Spielerhandlung entfernen und die Entwickler sich abmühen müssen, sie wieder einzufangen oder, besser noch, die Ideen der Spielenden ins Spiel einzubauen. Überall, wo die Spieler Handlungsmacht haben, wird Apophenie zum Problem. Denn in Spielen gibt es ja Rätsel und Lösungen und eine Handlung, die von den Designern geschaffen worden ist. Es ist leicht, vom Weg abzukommen, weil es einen Weg gibt. Ein guter Spielleiter, auch Puppet Master, also Puppenspieler genannt, kann ein oder zwei dieser Spekulationen nutzen, um ein noch besseres Spiel zu kreieren, aber nur so weit, wie die Handlung in Echtzeit angepasst oder im Voraus geplant werden kann. Das kann im Spiel zu fantastischen Momenten führen, ist aber nicht einfach. Ich wünschte zum Beispiel, ich hätte sofort etwas in diese Wand im Keller einbauen können, weil das so gut funktioniert hätte, aber das ging ja leider nicht. In Spielen mit einem Plot und eingebauten Rätseln ist Apophenie ein Joker, den Entwickler immer auf dem Schirm haben müssen. QAnon spiegelt diese Dynamik. Hier ist Apophenie der eigentliche Sinn. Es gibt keine geskripteten Handlungen, es gibt keine vom Spieldesigner eingebauten Rätsel zu lösen, es gibt keine Lösung. QAnon wächst aus der wilden Fehlinterpretation von zufälligen Daten, die auf suggestive Weise in einem Milieu präsentiert werden, das den Leuten hilft, zu dem beabsichtigten Fehlschluss zu kommen. Vielleicht ist geführte Apophenie ein ganz guter Ausdruck dafür. Geführt, weil die Puppenspieler direkt an der Andeutung der gewünschten Schlussfolgerungen beteiligt sind. Sie führen die Spieler ständig in die Irre, indem sie auf unzusammenhängende, zufällige Ereignisse hinweisen und diesen eine Bedeutung zuweisen, die zu der Propagandabotschaft passt, die Q vermittelt. Hier gibt es keine Realität, keine tatsächliche Lösung in der realen Welt. Stattdessen ist dies eine Spur aus Brotkrümeln weg von der Realität, weg von tatsächlichen Lösungen und hin zu einem gefährlichen psychologischen Rausch. Das funktioniert sehr gut, denn wenn man etwas selbst herausfindet, gehört es einem. QAnon-Anhänger erleben den Nervenkitzel der Entdeckung, die Aufregung des Kaninchenlochs, die Akzeptanz einer Gemeinschaft, die sie liebt und respektiert. Weil sie davon überzeugt sind, die Punkte selbst zu einem Ganzen verbunden zu haben, können sie die absolute Logik darin erkennen. Es ist die Schlussfolgerung, zu der sie selber gekommen sind. Hey, was ist das? Es sieht aus wie ein Pfeil, der auf die Wand zeigt. Was glaubst du, warum er da ist? Hinterlassen Leute einfach Pfeile, die zufällig auf Dinge zeigen? Was sagt dein gesunder Menschenverstand dazu? Er sagt, dass es dort etwas geben muss. Ja, du hast recht. Vielleicht solltest du es dir genauer ansehen. Jede Wolke hat eine Form, die wie etwas anderes aussehen kann. Alles, was flackert, ist auch ein Wirrwarr von Morsezeichen. Je mehr Informationen da draußen sind, desto leichter ist es, sich von der Apophenie leiten zu lassen. Das ist so, als ob man in den Himmel schaut und einem jemand Sternbilder zeigt. Der Unterschied ist, dass die hergestellten Zusammenhänge zu den von Q gewünschten Schlussfolgerungen führen. Wenn die Spieler zu den richtigen Antworten kommen, werden sie mit Bewunderung, Respekt und sozialer Anerkennung überschüttet. Wie bei einem Teenager-Rollenspiel ist die richtige Antwort diejenige, die von der Gruppe am meisten respektiert wird und die Geschichte am rundesten macht. Die Idee, die die Theorie untermauert. Die richtige Antwort ist diejenige, die einem die meiste Anerkennung verschafft. Es ist wie in einem darwinistischen Fiktionalitätenlabor, wo die besten Geschichten und die fesselndsten und befriedigendsten Fehlinterpretationen es an die Spitze schaffen und dann für eine nächste Version weiterentwickelt werden. Die Theorien, die nicht funktionieren, verschwinden, während andere Anhänger gewinnen. Das ist genial. Es ist KI mit einer Gruppendenkmaschine. Die Gruppe, angeführt von den Puppenspielern, entscheidet, was die unterhaltsamste und spannendste Erklärung ist, und diese setzt sich durch. Da war kein Pfeil auf dem Boden, der auf einen Hinweis in einer Wand deutete. Es waren nur ein paar zufällig herumliegende Holzstücke. Die Spieler haben den Pfeil nicht entdeckt, sondern ihn erschaffen. Sie haben ein Muster aus Holzstücken gesehen und dann ihre Intelligenz eingesetzt. Und das ist alles. Die Leute vergessen leicht, dass sie die Geschichte nicht entdecken, sondern sie aus zufälligen Daten erschaffen. Discovering the story, but creating it from random data. Cassobon, der Ich-Erzähler in Umberto Ecos Foucault'schem Pendel, musste sich zur Spurensuche noch höchstpersönlich in Bibliotheken begeben. Auch Dan Brown schickte Robert Langdon, seinen Protagonisten, auf eine irrsinnige Reise zu mehreren geheimnisumwitterten Orten. Der moderne Verschwörungsplauderer muss sich solchen Mühen nicht länger aussetzen. Heute wird im Internet recherchiert. Schließlich sind alle Fakten der Welt, dank Wikipedia und Google, nur noch einen Klick entfernt. Leider aber eben auch jeder Unsinn. Wer nicht mehr lesen mag, geht dann etwa zu YouTube. Die Erde ist eine Scheibe? Check. Bewusst atmen heilt Krebs? Check. 5G und Impfungen führen zu Coronavirus? Check. 9/11 war ein Inside-Job? Check. George Soros, Hillary Clinton und Bill Gates treffen sich jeden Monat im Keller einer Pizzeria, um sich das Blut junger Kinder zu spritzen? Für ewige Jugend und so? Und mit wenig Erfolg, möchte man hinzufügen. Für jede dieser Erzählungen findet man im Internet mehr oder weniger gut gemachte Videos, die das zu belegen scheinen. Man kann sich heute kaum noch eine Welt ohne Online-Videos vorstellen. Dabei gibt es YouTube erst seit 2005. Heute werden jede Minute mehr als 500 Stunden Videoinhalte auf YouTube hochgeladen. Oder in anderen Worten, wer alle Videos sehen möchte, die in nur einer Viertelstunde auf YouTube hochgeladen werden, wäre damit ein ganzes Jahr lang beschäftigt. Und während sich die Wikipedia einer enzyklopädischen Wahrheit verpflichtet sieht, kennen YouTube, Facebook, Twitter und Co. keine solche Zurückhaltung. Diese Megacorps haben eine Maschinerie erschaffen, bei der User von Klick zu Klick gejagt werden, solange sie nur im jeweiligen Netzwerk bleiben. Denn nur so können Werbeeinnahmen generiert werden. Nur so rollt der Rubel oder eben der Euro und Dollar. Und wie halten die Plattformen die Nutzer bei der Stange? Darum kümmert sich der Algorithmus. Der ist in seinen Grundzügen eigentlich recht einfach. Nutzer werden auf Inhalte weitergeführt, die möglichst viele Reaktionen hervorrufen. Und wie die letzten Jahre gezeigt haben, ist es vielversprechend, Nutzer mit Content zu füttern, die ihn oder sie in seinen oder ihren Überzeugungen bestätigen, aber zu extremeren und damit überraschenden Positionen bringen. Die Bubble ist geboren. YouTube, Facebook und Co. sind dabei aber nicht lediglich Unterhaltungsmaschinen, die Nutzer mit schlau ausgesuchten Inhalten bestrahlen. Nicht zufällig kombinieren sie diese mit der Möglichkeit, sich dort auch auszutauschen. Dieser interaktive Charakter, neben dem einfachen Zugang zu Informationen, war nicht zuletzt Teil der Faszination des frühen Internets. Denen, die sich an diese Zeit noch erinnern können, ist der Kontrast zur heutigen Diskussionskultur augenfällig. Kein Zwinkerlach-Smiley war noch nicht erfunden. Heute sind echte Diskussionen, wir erinnern uns, ein altertümlicher Begriff für den Austausch von Argumenten, so selten geworden wie Feldhamster in Brandenburg. In den Kommentarspalten auf YouTube, Facebook, Twitter oder in jüngerer Zeit eben auch auf Telegram findet man heute zwar kaum noch Diskussion, dafür aber Gleichgesinnte. Und die Bestätigung und Anerkennung, die im echten Leben vielleicht ausbleibt. Dann kann man gemeinsam darüber sinnieren, hier endlich Belege für die verquere Überzeugung gefunden zu haben. Nicht länger ist man der Einzige, dessen Meinung von den Mainstream-Medien und der linksversüfften Cancel Culture unterdrückt wird. Dass man dafür so viel Mühe auf sich nehmen musste, ist das denn nicht Beweis genug, dass die Mainstream-Medien eben doch ein Werkzeug der Unterdrückung sind? Das Volk verdummen soll? Und wenn man sich schon so glücklich gefunden hat, vielleicht verabredet man sich dann auch zur nächsten Querdenker-Demo. Oder zum Sturm auf das Kapitol. Sie halten sich an der Macht, weil sie auf das Gehirn einwirken, insbesondere auf den Erinnerungs- und Wahrnehmungsbereich, korrekt? Richtig? Sie wirken ein, aber womit genau? Wie erhalten Sie es aufrecht? Wie können sich Ihre Lügen in Milliarden Köpfen festsetzen? Ist es eine psychoaktive Substanz in der Luft? Ist es etwas, das der Bevölkerung fortwährend eingeflößt wird und das seinen Einfluss dauernd verstärkt? Ist es im Wasser? Grad Crowley presents Verschwörungstheorie und Praxis. Lassen wir die leider schon klassisch zu nennende Lüge, die Protokolle der Weisen von Zion und den seit mindestens dem Mittelalter belegten Mythos von jüdischen Kindermördern und jüdischen Brunnenvergiftern einmal beiseite. Beides führt auch heute noch zu Pogromen, zu Terror und Mord. Finden wir im frühen 20. Jahrhundert eine Verschwörungserzählung, die massive gesellschaftliche und politische Auswirkungen hatte. Die Dolchstoßlegende. Diese Verschwörungserzählung wurde Ende des Ersten Weltkriegs von der deutschen obersten Heeresleitung in die Welt gesetzt und sollte die Schuld an der militärischen Niederlage vor allem auf die Sozialdemokratie, andere demokratische Politiker und das bolschewistische Judentum abwälzen. Das deutsche Heer sei im Weltkrieg im Felde unbesiegt geblieben und habe erst durch oppositionelle, vaterlandslose Zivilisten aus der Heimat einen Dolchstoß von hinten erhalten. Antisemiten verknüpften innere und äußere Reichsfeinde dabei zusätzlich mit dem Trugbild vom internationalen Judentum. Die Dolchstoßlegende hatte einen starken Anteil am Scheitern der Weimarer Republik, am Aufstieg des Nationalsozialismus und dessen Folgen, Zweiter Weltkrieg und Holocaust. Und auch bei der Dolchstoßlegende zeigt sich, ohne Antisemitismus kommt eine ordentliche Verschwörungserzählung offenbar nicht aus. Seien die Protagonisten nun George Soros, die Ostküste oder das sogenannte internationale Judentum. Zugegeben, die Versuchung ist groß, sich laut lachend auf die Schenkel zu klopfen, angesichts der völlig skurrilen und bizarren Vorstellungen, die einige Leute so im Kopf haben, um sich schließlich kopfschüttelnd abzuwenden, angewidert von so viel brachial brutaler, bodenloser Dummheit. Allerdings laufen wir bei der Betonung der irrationalen Aspekte mehr oder weniger aktueller Bewegungen um Pegida, Querdenken, Trumpismus, die Montagsmahnwachen oder QAnon-Gefahr, diese tendenziell zu entpolitisieren. Die häufig auch bei sogenannten Corona-Protesten verwendete Parole »Merkel muss weg« wird häufig im nächsten Schritt mit der Verbindung der Staatsführung zu vermeintlichen Geheimgesellschaften, Reptiloiden oder der Elite begründet und offenbart ein antisemitisches Weltbild. Auch die QAnon-Erzählung übersetzt antisemitische Verschwörungsmythen in die Sprache des 21. Jahrhunderts. Als Max Brühm am 20. Mai mit seinem Hund im Englischen Garten in München spazieren geht, wird er von einem Mountainbike-Fahrer angegangen. Anlass ist nicht etwa der Vierbeiner. Brühm trägt eine Sportjacke seines Vereins TSV Maccabi München e.V. und die ist vorn und hinten mit einem Davidstern verziert. Ihr jüdischen Schweine seid schuld. Ihr Juden habt das mit dem Corona gemacht. Du jüdischer Dreckskerl, pöbelt der Radfahrer. Der von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Bayern dokumentierte Übergriff ist ein drastisches Beispiel dafür, wie sich Antisemitismus im Zuge der Covid-19-Pandemie artikuliert. Das geschieht nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Eine im Juni veröffentlichte Studie des Cantor Center for the Study of Contemporary European Jewry an der Universität Tel Aviv berichtet auf der Grundlage von 35 Länderberichten von einer neuen Welle des Antisemitismus. Diese habe man seit März 2020 beobachten können. Der mit der Pandemie verknüpfte Antisemitismus sei scharf und intensiv. In allen Fällen würden die Juden, die Zionisten und der Staat Israel für die Pandemie verantwortlich gemacht und oder beschuldigt, von ihr zu profitieren. Solche Meinungen verfügen offenbar über eine beachtliche gesellschaftliche Verbreitung. So stimmt beispielsweise rund jede fünfte Person in England mehr oder weniger der Ansicht zu, Juden hätten das Virus geschaffen, um die Wirtschaft kollabieren zu lassen und ein Geschäft aus der Situation zu machen, wie eine Ende Mai von der Universität Oxford publizierte repräsentative Studie ergeben hat. Wurden zu Beginn der Pandemie, vor allem im Internet, die Juden als Urheber eines vermeintlichen Impfzwangs präsentiert, kehrte der Antisemitismus mit den Protesten gegen die staatlichen und kommunalen Pandemiemaßnahmen umso offensichtlicher auch auf die Straße zurück. In Deutschland hat der Bundesverband der RIAS eine Vielzahl von Vorfällen registriert. Bei einer Kundgebung gegen die Pandemiemaßnahmen in Stuttgart rief ein Redner, man dulde keinen neuen Holocaust, diesen ungetesteten Impfwahn für deren Weltherrschaft, Zitat, ohne offenbar auf großen Protest zu stoßen. Er konnte sich darauf verlassen, dass verstanden wurde, von wem die Rede war, als er von deren Weltherrschaft warnte. Alternativ wurden bei ähnlichen Veranstaltungen die Aufmerksamkeit auf die Rothschilds, George Soros, die Neue Weltordnung oder die Zionisten bzw. Zion gelenkt. Solche Codewörter dienen dazu, den Mythos von der jüdischen Weltverschwörung zu verbreiten. Das ist dann nur noch eine Frage der Ausbuchstabierung. Für überzeugte Antisemiten ist ohnehin klar, wer gemeint ist. Und neu ist das alles auch nicht. Eugen Düring beispielsweise bezeichnete in seiner 1881 veröffentlichten antisemitischen Schrift die Judenfrage als Rassen-, Sitten- und Kulturfrage, die Judenpresse als Impfmaschine, um die öffentliche Meinung zu beherrschen. Schutzimpfungen galten ihm als Aberglaube und der Impfzwang als Mittel, um den angeblich in großer Zahl von Juden ausgeübten Arztgewerbe eine unfreiwillige Kundschaft zuzuführen. Yeah. Seit Beginn der Corona-Schutzmaßnahmen im letzten Jahr demonstrieren tausende Menschen in vielen bundesdeutschen Städten gegen die Einschränkungen des Alltags. Obwohl die Maßnahmen in Bezug auf Versammlungsrecht, Koalitionsfreiheit, Schutz der eigenen Wohnung, Bewegungsfreiheit oder der Lockdown mit den ungleichen Einschränkungen für Kultur, Gastronomie, Handel einerseits und produzierendem Gewerbe andererseits im Einzelnen durchaus diskussionswürdig erscheinen und vielfach auch die Angst um die ökonomische Existenz berechtigt ist, ist dies alles gar nicht Thema der DemonstrantInnen. Warum? Die Pandemie hat den Alltag aller Menschen umgekrempelt. Die krisenhafte Situation hat den Zweiklang von gewohntem, geregelten Arbeitszwang zum Überleben und konsumierbarer Freizeit in Form von Kneipe, Theater und Urlaub etwas aus dem Tritt gebracht. Entlassung oder Kurzarbeitergeld gefährden den Lebensstandard und das soziale, identitäre Selbstbild vieler. Und nun fällt nach der entfremdeten Arbeit auch noch der entfremdete Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff aus. Das ist zu viel. Zu viel nicht im Sinne von 20 Kilometer bis zur nächsten Wasserstelle oder unter einer Plane in Moria, sondern im Sinne von nicht klarkommen zu können mit einem Lebensrisiko, das einen vor den Fernseher oder das Buch verbannt. Ist das Konzept des eigenen Glückes Schmied ausgeträumt, müssen neue Kategorien gefunden werden, sich zu klassifizieren, und es muss jemand schuld sein. Der Desintegrierte fühlt sich beleidigt. Je stärker die Zersplitterung der Gesellschaft voranschreitet, desto mehr Gruppen und Individuen kämpfen um die knappe Ressource Anerkennung. In der Spätmoderne ist die Politik der Kränkung beherrschend geworden. Die Bürgerin ist wütend. Viele der vereinzelten Menschen, die Halt bei den Querdenkern und Verschwörungsfantasten finden, kennen in krisenhaften Situationen keine gesellschaftliche Solidarität und können aufgrund politischer Unbildung auch keine komplexen Antworten verstehen. Die facettenreiche Leugnung der Gefahren von Covid-19 in der Querdenkerbewegung und die Benennung von Einzelpersonen und Menschengruppen als Schuldige, wahlweise der Pandemie oder der Maßnahmen gegen die Pandemie, ist mit ein paar Klicks im Internet erreichbar und führt leicht von einer verschwörungstheoretischen Ungeheuerlichkeit zur nächsten. Kann der verunsicherte Zeitgenosse die hier verhandelten Kategorien für sich klassifizieren und sich selbst zuschreiben, führen sie zu einer neuen sozialen Identität, zum Beispiel Antisemit, die in der Gruppe an Erwartungen, Rechte und Pflichten geknüpft ist. Beste Anknüpfungspunkte bieten dabei schon vorhandene regressive oder rassistische, sozial-darwinistische Ansichten wie bei Esoterikern, Impfgegnern, Homöopathen und Anthroposophen. Für das Neonazi-Spektrum von AfD, Nazi-Hools, Reichsbürgern und Selbstverwaltern sind diese von ihnen dominierten Demos gleichzeitig, als Ersatz für Pegida und deren Ableger, Agitations- und Rekrutierungsfeld. Hier treffen sich also Menschen, die sonst nie was gestört hat. Kein Sozialabbau, kein Hartz IV, keine brennenden Menschen in Flüchtlingsheimen, keine Asylverschärfung, keine Einschränkung des Demonstrationsrechts, keine Platzverweise, keine Gefahrengebiete, keine Obdachlosigkeit, keine horrenden Mieten, kein Kohlekraftwerk, keine Frontex-Mörder, keine Nazis bei der Polizei, kein Racial Profiling, keine prekäre Arbeit als Standard, kein Rassismus, kein Antisemitismus und so weiter. So ist der Deutsche in der Krise, wie immer esoterisch, wissenschaftsfeindlich, antisemitisch, geschichtsrevisionistisch und sozialdarwinistisch. Und immer nach unten tretend. Er hat es nicht anders gelernt. Und das Virus kommt immer von außen. Wenn Mutationen des Virus resistent werden oder sich das Impfen wie der Bau der Elbphilharmonie hinzieht, werden wir wohl noch bis in den nächsten Herbst, Winter mit Einschränkungen leben müssen. Auch wenn das öde wird, wäre die einzige Alternative, so wie Samuel Pepys während der Pestepidemie in London anno 1665, jeden Tag zum Marineministerium oder ins Theater zu gehen, während 20% der Bevölkerung in die Kalkgrube fahren. Kein schöner Gedanke. Ach übrigens, es gab damals in London eine Ausgangssperre für Gesunde ab 21 Uhr. Und dann schlossen auch die Theater. you standing on the boat. Set your clothes to stay afloat. Your shoulders are as wide as mine. Ellie, you are just my kind. Standing in that bamboo thicket. Oh, yeah. I know you are just the ticket. Oh. Stalking through that tollway grass. I want your smile, want your ass. Break my heart, bite my arm, tear my shirt. You can bend my head, break my legs, it won't hurt. You can break my heart, bite my arm, tear my shirt. You can bend my head, break my leg, it won't hurt. If you're tired of working every day, come up the country out my way. Ellie, you know I got this hunch that you're the one to make my lunch. I got a camera, I ain't no frog. I can give you lovin' plenty of grog. You can shove Sports Illustrated and leave the world so frustrated. Break my heart, bite my bum, tear my shirt. You can bend my head, break my legs, it won't hurt. Break my heart, bite my bum, tear my shirt. You can bend my head, break my legs, it won't hurt. Take me away smoking. Oh, yeah. Wow. Thank you very much. Thank you very much. We'll be here next week. Same time, same place. Was gäbe es noch zum Thema zu sagen? Das ganze Hock-Ergo-Propter-Hock-Gedöns, also eine Ausführung zu Scheinkorrelationen und Bestätigungsfehlern? Eine Erörterung der These, dass der im Zuge des Neoliberalismus weitgehend ausgelöschte Solidargedanke von der Bevölkerung bitter vermisst und von ihr deshalb umso leichter in verschwörungstheoretischen Zusammenhängen wiedergefunden wird? Ein Essay über Anti-Establishment und gesellschaftliche Wirkmacht? Eine Auflistung von Bekloppten wie Viviane Fischer, Hans Tolzin oder Frank Reitemeier? Eine Auseinandersetzung mit dem IKEA-Prinzip? Oder das Entwickeln einer eigenen, brandneuen und eingängigen Verschwörungserzählung? So etwas wie: Angela Merkel steuert die Querdenkerbewegung, damit sie von der radikalen Linken um eine Wiederkandidatur gebeten wird? Wie auch immer. Der nächste Scheiß kommt bestimmt und besser wird es nicht. In diesem Sinne, pfeif nicht, wenn du pisst, und Reptiloide aller Länder, vereinigt euch. Apropos, die Musik zu dieser Sendung stammt von der Platte Blokes You Can Trust von der australischen Band Cosmic Psychos, erschienen 1991 beim Label Amphetamine Reptile Records. Und der guten Ordnung wegen unsere Quellen: Der Einführungstext stammt von Armin Pfahl Traugbär und ist erschienen am 5.8.2019 beim Humanistischen Pressedienst. Der aus dem Amerikanischen übersetzte Beitrag A Game Designer's Analysis of QAnon, Playing with Reality, wurde verfasst von Reed Berkowitz. Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen weiterhin viel Ausdauer beim Lockdäumchen drehen. Haltet die Ohren steif. Tschüss.